Fakten liegen auf der Hand. Man foltert Menschen in Nordirland, man quält sie in Südafrika, schlägt sie im Osten und verletzt sie im Westen. Gründe sind Glaube und Denkfreiheit, das hält die UN für alle bereit. Das wird akzeptiert, schwarz auf weiß, doch wir haben festgestellt, man foltert bis in die dritte Welt. Dazu benutzt man die Pharmazie, operiert mit den Mitteln der Psychologie. Man scheut auch Faust und Peitsche nicht, verlieren die Menschen immer mehr ihr Gesicht. Ich kenne da einen aus Israel, der wurde in seinem Leben gequält. Der predigte Liebe und setzte sich ein, der behauptete, Gottes Sohn zu sein. Deshalb war er gefährlich, deshalb hielt man ihn fest. Auf seinen Kopf wurden Dornen gepresst. Er begab sich in Menschenhand und wurde getötet an einem Kreuzesstamm. Heute benutzt man die Pharmazie, operiert mit den Mitteln der Psychologie. Man scheut auch Faust und Peitsche nicht, verlieren die Menschen immer mehr ihr Gesicht. Heute benutzt man die Pharmazie, operiert mit den Mitteln der Psychologie. Man scheut auch Faust und Peitsche nicht, verlieren die Menschen immer mehr ihr Gesicht. Verlieren die Menschen immer mehr ihr Gesicht.